In meinem Zimmer ist es praktisch einfach. Puristisch konstruktiv, klar definiert. Hier eine Ecke, über Eck ein Spiegel. Dazwischen Kreuzungspunkt und Bindeglied. Aus Linien Formen eines Vektorraumes. In einem Raum der Fläche zum Quadrat. Und dessen leerer Kern um eine Mitte, die alles irgendwie zusammenhält. Das ist Geworfensein in dieses Leben, an dem das ungreifbare Wirkgeflecht, wie Wellen an den Strand des Daseins spülen. Nur nachts, da liege ich noch lange wach und fühle, ich bin frei von jeder Sorge, wenn ich das Leben lebe, wie es ist.